Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK überreichte am 28. März der Präsidentin der Schweizerischen Eidgenossenschaft sein Beglaubigungsschreiben. Der Botschafter Han Dae-sung übermittelte der Präsidentin Doris Reuthardt die Grüße von Genossin Kim Jong-un und dem Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK Kim Jong-nam. Die Präsidentin bedankte sich dafür und bat den Botschafter darum, dem Genossen Kim Jong-un und dem Vorsitzenden Kim Jong-nam ihre herzlichen Grüße auszurichten. Die Präsidentin verwies auf die Geschichte der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und wünschte, dass sich die Situation auf der koreanischen Halbinsel so schnell wie möglich entspannen wird.